Hello, our dear friends. Hallo, unsere lieben Freundin. We've decided that we're going to record a few videos. Wir haben uns entschieden, ein paar Videos aufzunehmen. Because you like to listen to us so much. Weil ihr ja uns so gerne zuhört. Danke. We feel very blessed. Wir fühlen uns so gesegnet. So here's what we're gonna do. Also hier ist, was wir tun werden. So many people ask me so many things. Ich habe schon so viele Leute gehabt, die mich schon so viele Sachen gefragt haben. Und ich kann sie einfach nicht alle antworten. So here's what we will do. Aber hier ist, was wir tun werden. Wir werden durch diese Fragen gehen, die die Leute am meisten fragen, und sie beantworten. Here is a question. Und hier ist eine Frage. I became a Christian now, so what are my next steps? Ich bin jetzt ein Christ, was sind meine nächsten Schritte? Quais são meus primeiros passos agora? That's a great question. So, und das ist eine sehr gute Frage. First thing we have to talk about is, what does it mean to be a Christian? Und die erste Frage, über die wir reden müssen, ist, was heißt es, Christ zu sein? Do we even understand what it means to be saved? Verstehen wir überhaupt, was es heißt, errettet zu sein? Look, how did the people in the early church get saved and how do people get saved today? Schaut, wie wurden die ersten Christen in der ersten Gemeinde errettet und wie sind sie heute errettet? There's a huge difference. Und ihr werdet sehen, dass es einen Riesenunterschied gibt. Here is typically what happens today mostly. Und hier ist, was normalerweise heute passiert. I find Jesus as my personal savior. Ich finde Jesus, ich entdecke ihn als meinen persönlichen Retter. Save in the Bible. Aber da gibt es keinen persönlichen Retter in der Bibel. Wirklich. So what's happening? Also was passiert? Somebody's taking you to a meeting. Jemand nimmt dich an ein Treffen there mit. They talk to you about Jesus. Und dort sprechen sie mit dir über Jesus. And then finally ask you to repeat a prayer. Und dann fragen sie dich, ein Gebet zu wiederholen. You repeat the prayers. Und dann wiederholst du das Gebet. And everybody's happy. Und alle sind glücklich. One more person saved. Ja, wieder eine Person errettet. Now, a lot of people are saved, but I also believe a lot of people are not saved to hear that. Und ich glaube, viele Leute sind errettet, aber viele sind auch nicht errettet, wenn sie das so tun. So for serious. A lot of people like this just changed religion. Und viele Leute haben einfach ihre Religion gewechselt. Yeah, because the Bible teaches us not only to believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is your savior. Weil die Bibel lehrt uns, dass wir nicht nur mit unseren Lippen bekennen und in unserem Herz glauben müssen, dass Jesus unser Retter ist. But you have to believe in your heart and confess with your mouth Jesus as the Lord. Aber wir müssen in unserem Herz glauben und mit unseren Lippen bekennen, dass er Herr ist. Are you safe? Und yes. So sind wir errettet. The Lord means the one who is in charge. Wenn jemand der Herr ist, ist jemand, der die Verantwortung übernimmt. You see, you have to understand that the greatest sin that you committed. Und deshalb musst du verstehen, dass die größte Sünde, die du gemacht hast, is not lying, stealing or doing any of these terrible things. Ist nicht Lügen, Stehlen oder solche schlimme Dinge zu tun. Is what we are told in Isaiah 53. Sondern was uns in Jesaja 53 gesagt wurde. We all walk our own way. Wir sind alle unsere eigenen Wege gegangen. For God, but I chose to live my own life the way I want to live. Wir sind für Gott erschaffen worden, aber wir haben entschieden, unseren eigenen Wege zu gehen. So you could actually say that Jesus came to save me from myself. Also das heißt, wir können sagen, dass Jesus uns vor uns selber errettet hat. I understand that a lordship is going to be changed in my life. Also wenn wir mal verstehen, dass diese Herrschaft über unser Leben geändert wurde, that's when something is transformed inside of me. Da ist, wenn etwas in uns wirklich verändert wird. The early church understood that. Und die wahre Gemeinde, die erste Gemeinde hat das verstanden. The other thing that we need to understand, und das andere, was wir verstehen müssen, that everything is about Jesus. Ist, alles dreht sich um Jesus, geht um ihn. What does that mean? Also was bedeutet das? The early church knew you got saved in Christ. Now you walk in Christ, you live in Christ, you believe in Christ. Aber die ersten Gemeinden, die wussten, du bist errettet worden, jetzt gehst du in ihn, du lebst durch ihn, du lebst für ihn. Und Christus ist der Pastor, der Heilige Geist ist der Leiter. Never has Jesus told anybody that we should make disciples of ourselves. Und Jesus hat uns nie gelernt, dass wir Jünger für uns selber machen sollen. You know, I've never called a person in this world my disciple. Und wisst ihr, ich habe nie jemandem in diesem Leben ein Jünger genannt. For me, that's doesn't, it's not correct. Weil für mich stimmt das so nicht. People are disciples of Jesus. Weil die Leute sind Jünger von Jesus. If they happen to be my spiritual sons, they're not my disciples. Und wenn sie meine geistlichen Kinder sind, dann sind sie nicht meine Jünger. What does it mean? Was bedeutet das? The first step you have to make after you've really become a Christian is very simple. Also der erste Schritt, den du machen musst, nachdem du ein Christ geworden bist, ist ganz einfach. You closely, intimately connect yourself to your pastor, who is Jesus. Du verbindest dich ganz intim, ganz nahe mit deinem Pastor, der Jesus ist. You make him the source of everything. Und du machst ihn die Quelle von allem. Absolutely everything. Einfach allem. He becomes your wisdom, he becomes your strength, he becomes your life. Und dann wird er deine Weisheit, deine Kraft, dein Leben. And the Holy Spirit himself becomes a teacher. Und der Heilige Geist selber wird dein Lehrer. So what's happened today in many cases? Und was passiert heute in ganz vielen Fällen? We become Christians and then we learn to live by outward rules and regulations. Wir werden Christen und dann lernen wir mit äußeren Regeln zu leben. But to become a true Christian, something has changed on the inside that will reflect itself on the outside. Aber wenn wir ein wahrer Christ geworden sind, dann hat sich in uns etwas verändert, was nach außen ausstrahlt. So the first step you have to do is you have to learn to live from the inside. Also der erste Schritt, den wir lernen müssen zu machen, ist von unserem inneren her zu leben. Christ lives in you, the Holy Spirit is in you. Christus lebt in uns, der Heilige Geist. Geist lebt in uns. So you connect with them on the inside of you. Also wir verbinden uns mit dem, mit ihm, der in uns ist. Und was tun wir jetzt? Hier ist, was du tun musst. Jesus, I trust you, you're my true pastor. You fulfill my every need. Jesus, ich vertraue dir, du bist mein wahrer Pastor. Du erfüllst alle meine Bedürfnisse. There's no way I can understand the Bible. Will you please explain it to me? Und Heiliger Geist, da gibt es keine Art und Weise, wie ich die Bibel selber verstehen kann. Könntest du es mir erklären? To me, Holy Spirit, please. Lehre es mir, Heiliger Geist, bitte. So we have to learn that the first step of a Christian is to strongly connect to Jesus and to the Holy Spirit. Und deshalb müssen wir lernen, dass die ersten Schritte als Christ ist, ganz stark mit Jesus und dem Heiligen Geist sich zu verbinden. And of course, Jesus always connects us to the Father. Und klar, Jesus verbindet uns immer zum Vater. The first thing you need to do. Und das ist das Erste, was du tun musst. Don't read the Bible as a rule book. Lies die Bibel nicht als ein Buch, das die Regeln vorgibt und Gesetze. A new Christian duty you have to. Und lies die Bibel nicht als ein neues Gesetz, das du jetzt machen musst, weil du ein Christ bist. Read it as a love letter of God to you, where you can find Christ. Aber lese es wie ein Liebesbrief vom Vater für dich, wo du Christus finden kannst. And through which the Holy Spirit will help you to live your life. Und durch welchen der Heilige Geist dir lehrt, das Leben weise zu leben. So that's the first step. Connect intimately to Jesus and the Holy Spirit. Also das ist der erste Schritt. Verbinde dich intim mit Jesus, dem Heiligen Geist und Gott, dem Vater. But what happened in the early church? Was passiert in den ersten Gemeinden? The early church clearly understood that I'm saved from my own life, from the world, from my sin, into the family. Die erste Gemeinde hat ganz klar verstanden, ich bin errettet vor mir selber, von der Welt, von meinen Sünden, in die Familie Gottes, in die Gemeinde. That's why they met every day. Und deshalb haben sie sich jeden Tag getroffen. Und deshalb haben sie jeden Tag in ihren Häusern die Güte Gottes gefeiert und zelebriert. So here's what you need. Also hier ist, was ihr tun müsst. Oh my goodness, you know how many people ask me this question? Oh wow, wisst ihr, wie viele Leute mich diese Frage gestellt haben? Which church do you go to? In welche Gemeinde gehst du? You can't go to a church. Aber du kannst in gar keine Gemeinde gehen. We are the church. Du bist die Gemeinde. The church can meet, but I can't go to a church. Und die Gemeinde kann sich treffen, aber du kannst nicht in eine Gemeinde gehen. So one of the first steps has to be. Also einer der ersten Schritte muss sein, that you are also intimately connected with the body of Jesus. Dass du auch ganz intim verbunden bist mit dem Leib Christi. Und nicht mit einer Institution, die einen Namen hat, wenn du zur Tür reingehst. people who are part of the same local body that you are intimately connected with one another. Aber mit Leuten in der Region, die Teil sind vom gleichen Leib, mit denen du eng verbunden bist. Daniel is part of the same church that I'm. Und Daniel ist ein Teil der gleichen Gemeinde wie ich. So we connect with one another, we live with one another, we live for one another. Und so haben wir eine Beziehung miteinander, wir leben füreinander. And this is what we have to understand. Und das ist, was wir verstehen müssen. You have to get away from this idea of I need a human pastor, I need human leaders. I need a hierarchy and clerical. Ihr müsst euch von dieser Idee entfernen, dass ihr einen menschlichen Pastor, menschliche Leiter, eine Hierarchie braucht. What you do need is to be connected with the real body of Jesus Christ. Aber was ihr wirklich braucht, ist verbunden, vernetzt zu sein mit dem echten Leib von Jesus Christi. And has a deep desire to glorify Jesus and to edify one another. Einen Leib, der einen tiefen Wunsch hat, zum Jesus zu verherrlichen und sich selber zu stärken untereinander. Und das braucht ihr. You cannot survive alone very well in your house with your Bible. Weil als Christ kannst du nicht alleine in deinem Zuhause mit deiner Bibel überleben. Yeah. You need the Bible and you need Jesus. Ja, du brauchst die Bibel und du brauchst Jesus. Yes, but we also need to be connected. Aber wir müssen verbunden sein, vernetzt sein. Real people, but zu echten Leuten. Oh, so look, how is our church working? Also schaut, wie funktioniert unsere Gemeinde? I'm not the pastor. Ich bin nicht der Pastor. But the people recognize me as the older brother. Aber die Leute erkennen mich als der ältere Bruder. Simply because for almost 53 years I've walked with Jesus. Einfach weil ich seit 53 Jahren mit Jesus laufe. I don't lead them, the Holy Spirit leads them. Aber ich leite sie nicht, sondern der Heilige Geist leitet sie. But they want to learn from me. Aber sie wollen von mir lernen. Sie wollen von diesen Dingen lernen, die ich vom Herrn gelernt habe. I want to learn from them. Und ich will von ihnen lernen. It's always one another. Es ist immer ein Miteinander. Need to people where you live with one another, care for one another, love one another and learn one from another. Und wir brauchen Leute, wo wir miteinander vorwärts gehen, füreinander da sind, voneinander lernen. You can't live an isolated Christian life very well. Weil du kannst nicht wirklich gut ein isoliertes christliches Leben leben. Ist es wichtig, getauft zu werden? Ja, sicher. Ist es wichtig, im Heiligen Geist getauft zu sein? Ja, ist wunderbar. Aber hört, das Erste, was ihr wirklich tun müsst, ist nicht, dass du ganz viele Rituale absolvierst. But it's all about intimacy, connection and relationship. Aber es geht wirklich um diese intime Verbindung und Beziehung. As you learn to make these steps, und wenn du lernst, diese Schritte zu tun, diese Schritte zu gehen, dann wirst du ganz schnell wachsen. Stay close to Jesus. Und einfach nahe an Jesus zu sein, er ist dein Pastor. Und nahe am Heiligen Geist zu bleiben. Er ist ein Lehrer. Be connected to true Christians who want to live church. Und verbinde dich mit echten Christen, die wahre Gemeinde leben wollen. Truly connected. Wirklich verbunden sein. And let the Holy Spirit take you on an exciting journey. Und dann lass den Heiligen Geist dich auf diesen wunderbaren Weg leiten. Und dann wirst du lernen. You will make mistakes. Und dann wirst du Fehler machen. Aber du wirst lernen. That's how we grow. Yes. Und das ist, wie wir wachsen. I hope this helped you. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wir werden uns das nächste Mal sehen.